Das Erscheinen Wallensteins an den Gestaden der Ostsee machte König Gustav Adolf von Schweden die Gefahren, denen sein Land und seine Familie ausgesetzt war, bewusst, falls der Jesuit sich in Deutschland durchsetzte. Obschon der König seinen Vetter Sigismund in Polen geschlagen hatte, erkannte er sehr richtig, dass dies die Vernichtung beider bedeute. Für die Erhaltung der Freiheit seines eigenen Volkes griff er, von Richelieu mit Geldmitteln unterstützt, jetzt weitschauend in den Krieg in Deutschland ein. Da die protestantischen Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen in vollständiger Verkennung der Lage des deutschen Volkes und ihrer eigenen sich ihm nur zögernd anschlossen, vermochte er die Eroberung Magdeburgs und dessen grauenvolle Plünderung durch die Armee des Kurfürsten Maximilian von Bayern unter Tilly nicht zu verhindern. Er schlug ihn aber bald darauf bei Breitenfeld und drang nun bis Mainz und nach Süddeutschland bis nach München und darüber hinaus nach Oberösterreich vor. Der Jesuitengeneral sah seine Hoffnungen zusammenbrechen. Er hatte vorher im Verein mit deutschen Kurfürsten, denen der Kaiser zu mächtig zu werden drohte, darauf gedrungen, dass Wallenstein abberufen würde, da seine Haltung ihm nicht sicher genug erschienen war, so bestimmte er jetzt in dieser Not den Kaiser, den so schwer gekränkten Wallenstein von neuem mit der Bildung eines Heeres zu betrauen. Die Armeen der damaligen Zeit bestanden aus Landsknechten, die oft nur auf den Führer dieser Armee vereidigt waren, nur die Armee Gustav Adolfs, mit der er seinen Feldzug begann, bestand aus schwedischen und finnischen Bauern. Die Stärke der einzelnen Armeen überschritt im Allgemeinen nicht die Zahl von 25.000 bis 30.000 Mann. Sie führten indes einen ungeheuren Tross von Frauen und Kindern mit und wirkten oft wie ein Heuschreckenschwarm, der sich in der Gegend niederlässt. In der Schlacht von Lützen standen sich am 16. November 1632 Gustav Adolf und Wallenstein gegenüber. Wallenstein räumte besiegt das Schlachtfeld. Gustav Adolf aber war gefallen. Er soll in seiner Kurzsichtigkeit in den Feind hineingeritten sein. Wir staunen über diese harmlose Erzählung. Hatte der König denn keine Umgebung, die ihn vor solchen Ritten zurückhielt? War denn eine Zwangslage vorhanden, die es erforderlich machte, dass der König sich selbst an die Spitze der Truppe stellte? Ein tiefes Dunkel liegt über dem Tod, richtiger, über den Mord an dem König. Das schwedische Heer hatte seinen großen König und Führer verloren. Wenn auch der Kanzler Oxenstierna anstelle der unmündigen Tochter des Königs Christine die Politik Gustav Adolfs weiterzuführen trachtete, so war die Lage doch eine andere geworden. Die Königin Christine geriet allmählich vollständig unter jesuitischen Einfluss. Es war der zweite Racheakt der Jesuiten an dem König Gustav Adolf, dass sie seine Tochter bewogen, zum Katholizismus überzutreten, nachdem sie die Regierung angetreten hatte. Sie fühlte selbst, dass ihre Lage in Schweden dadurch unhaltbar gemacht worden war. Sie dankte ab und lebte seitdem, durch die Jesuiten und den Probabilismus auch in ihrer Moral verdorben, bar der Frauenwürde in Paris und Rom und so weiter. Nichts ungelegener aber konnte dem Jesuitengeneral sein, als wenn in dieser Stunde tatsächlich ein Frieden zustande käme. Er hätte das Scheitern seiner Hoffnungen bedeutet, Deutschland und durch Deutschland sich die ganze Welt zu unterwerfen und dabei die Ketzerei mit Stumpf und Stiel auszurotten. Darum musste Wallenstein fallen. Unter den Einfluss Lamormainis, seines Beichtvaters, beschloss der Kaiser am 24. Januar 1634 die Absetzung Wallensteins. Das heißt, seine Beseitigung, also Ermordung. Am 16. Februar wurde in Eger das Urteil vollstreckt. Hierin hatte sich Wallenstein, der Kenntnis von dem Urteil erhalten hatte, begeben, um von dort Anschluss an das schwedische Heer zu gewinnen. Nun konnte das Blutvergießen nach dem Willen der Jesuiten weitergehen. Das ungeheure Elend, das der Krieg über die Deutschen brachte, kümmerte ihn nicht. Mit Entsetzen lesen wir in Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen, wie der Kleinkrieg das Land verwüstete und den Bauern die Habe nahm und wie das Volk litt. Weite Strecken des Landes wurden nicht mehr bebaut. Der Bauer verließ Haus und Hof, zog sich in seine Schlupfwinkel zurück, die ihm vor der herumschweifenden Soldateska wenigstens sein Leben sichern sollten. Die kleinen Städte wurden gebrandschatzt, das wirtschaftliche Leben erlosch in Deutschland, die Menschen starben vor Hunger. Wir lesen in einer Schrift aus dem Jahre 1733, historischer Schauplatz der Stadt Heidelberg, über die durch Verwüstungen des Krieges auf einem kleinen Stückchen deutscher Erde erzeugte Hungersnot und können uns vergegenwärtigen, dass diese Schilderung wohl auf ganz Deutschland zutraf. Zitat: Der grausam unerhörte Hunger nahm mit den Jahren mehr und mehr zu, sonderlich in dem Jahre 1637, da er in der Pfalz und um Worms herum so schrecklich herrschte, dass er mit keiner Feder kann beschrieben werden. Dieses Elend vermehrte sich noch mehr durch die einquartierten Soldaten, als welche unter dem Vorwand rückständiger Kontributionen dem armen Manne alle Lebensmittel, sonderlich die übrig gebliebenen Früchte des Weinstockes, ohne Gnade hinwegnahmen und mussten die armen Leute, die nicht vor schwarzem Hunger ihren matten Geist aufgeben wollten, von Gras, Kraut, Wurzeln, Birnen und grünen Baumblättern, sich ohne Brot, Salz und Schmalz ernähren, und dies war noch ziemlich erträglich. Viele waren froh, wenn sie nur Ochsen, Kuh, Pferde und Schafe und andere Häute bekommen und solche verzehren konnten. Ja, der grausame Hunger trieb sie noch zu anderen Dingen, wovor auch die menschliche Natur einen Ekel und Abscheu zu haben pflegt, dass sie nämlich Hunde, Katzen, Ratten, Frösche, Mäuse und andere Tiere den bitteren Hunger damit zu stillen gegessen. Auch schonte man diejenigen Tiere nicht, die schon etliche Wochen lang an den Wegen, in den Pfützen und Wasser gelegen und einen entsetzlichen Gestank von sich gaben, und hatte man sich also über die Menge Mäuse und Frösche nicht zu beschweren, weil der arme Mann sie allerorten fleißig aufsuchte und sie verzehrte. Um das Pferdefleisch haben sie einander auf den Tod geschlagen und wohl auch ermordet. Zitat Ende. Diese furchtbare Schilderung muss genügen.